Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Abendlandung im Cashmere Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Heute Abend gibt es ein Special zu einer ganz besonderen Band, einem Duo, das bis vor ein paar Jahren fast niemand kannte, das es mittlerweile aber durch verschiedene Reissues zu einem etwas größeren Bekanntheitsgrad geschafft hat, zumindest unter Leuten, die sich abseits der Charts nach Musik umhören. Es geht heute 90 Minuten lang um das Werk von Mark Ives und Clive Ives, besser bekannt als Woo. Woo nehmen seit den späten 70er Jahren ihre ganz eigene Musik auf, die sich genremäßig zwischen Elektronika, Folk und New Age oder Ambient bewegt. Woo wurden verglichen mit Dorothy Column, dem frühen Brian Eno Cluster, dem Penguin Cafe Orchestra oder Robert Ashley zum Beispiel, aber diese Vergleiche treffen es nur teilweise, weil Woo ihren ganz eigenen Sound haben und den werden wir uns heute anhören. Ich werde mich chronologisch durch das Woo-Oeuvre begeben und mit zwei Stücken beginnen, die auf der 2017er Compilation Awawa drauf sind, die auf Palto Flats herausgekommen ist und auf der Stücke versammelt sind, die vor ihrem Debütalbum von 1982 entstanden sind. Wir hören Robots Dancing und Sailing. Thank you. Das ist Englisch für jemanden umwerben oder kann auch einen Menschen beschreiben, der leicht für abergläubische Vorstellungen zu haben ist. Die Band Wu hat ihren Namen aber von dem Klang einer singenden Säge, die ein Onkel namens Fred öfters gespielt hat. So haben sie auf jeden Fall in einem Interview mal gesagt. Die machte nämlich auch Wu. Die erste releasede Wu-Platte war Whichever Way You Are Going Wrong, die 1982 auf Sunshine Series herauskam. The Sunshine Series war das eigene Label von Clive und Mark Ive, aber unter den Fittichen von Cherry Red Records stand, die auf der Suche nach etwas Ähnlichem wie The Dirty Column damals waren und von Wu's Musik begeistert waren. Musiker und Bands, die die beiden damals gerne hörten, waren unter anderem die Beatles ganz vorne, dann Led Zeppelin, Todd Rundgren, Kraftwerk, Nino Rota, John Barry, Maurice Ravel, Captain Beefheart, Claude Debussy, Eric Satie, Frank Zappa, Can und Prokofiev. Ganz vorne aber stand Frank Zappas One Size Fits It All. In der Musik selbst hört man jetzt nicht so viel Zappa-eskes, finde ich, aber der humorvolle Ansatz begeisterte Mark und Clive Ives. Wir hören jetzt Swing Time und danach The English Style of Rowing, beide vom Debütalbum Whichever Way You Are Going Wrong von 1982.

Who's Debütalbum Whichever Way You Are Going Wrong kam 1982 heraus und bekam von der englischen Musikpresse viele positive Kritiken. Die Musik wurde damals schon mit der von Vinnie Riley verglichen, aber wenn, dann ist sie Vinnie Riley mit einer dicken Prise mehr Optimismus. Ich finde, dass sie teilweise einen ähnlichen Vibe wie Rodelius und Möbius aka Cluster verbreiten, aber etwas folkiger und jazziger als diese sind. Wu hatten bereits bei Erscheinen des Debüts hunderte von Aufnahmen gemacht und eigentlich nie daran gedacht, sie auf einem Label zu veröffentlichen. Sie hatten da einfach Spaß dran, zusammen zu jammen und mit Synthesizern und Effektgeräten zu experimentieren. Es begab sich damals aber, dass das Cherry Red Label, auf dem Musik wie zum Beispiel die von Thomas Lear, Ben Watt und Robert Wyatt, ILS in Gaza, Holger Hiller, New Age Steppers oder die Marine Girls beheimatet war, nach neuen, frischen Sounds auf der Suche war und ein Agent des Labels dann über mehrere Ecken bei den Ive Brothers landete. Und so kam es, dass aus einer Sammlung an Tape-Aufnahmen ein Album zusammengestellt wurde. Bis zum nächsten regulären Studioalbum sollten dann wieder 7 Jahre ins Land ziehen, in denen Clive und Mark Ive aber natürlich nicht untätig waren, sondern weitere Tapes mit ihren Jams aufnahmen. Einige von diesen Aufnahmen zwischen Whichever Way und dem zweiten Album It's Cozy Inside sind auf der Drag City und Yoga Records Compilation When the Past Arrives gelandet, die 2014 rauskam. Und davon hören wir jetzt erst Live So Far und dann Om Shanti. Beide aus dem Jahre 1984. Seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Heute gibt es ein Special zu der englischen Band Woo. Das sind die Brüder Mark und Clive Ives, die seit den späten 70ern unendlich viele Musiksessions zu Hause aufgenommen haben, die aber eigentlich erst jetzt 15 Jahre später ihre verdiente Aufmerksamkeit bekommen durch diverse Reissues auf Labeln wie Emotional Rescue, Yoga Records, Drag City oder Palto Flats. Aufgenommen wurden die Woo Jams bei den Ives zu Hause in Südlondon. Die beiden Brüder trafen sich mehrmals in der Woche abends und saßen sich gegenüber an einem Tisch, auf dem alle Instrumente und Geräte aufgebaut waren. In der Mitte ein Percussion Rack, auf das beide dann zugreifen konnten. Clive benutzte Sequencer, Drum Machines und Synthesizer und Mark spielte Gitarre und Klarinette und bediente die Tape Decks. Die bläuliche Beleuchtung wurde zwielichtig runtergedimmt und dann ging es los auf die Reise. Aus den 80ern stammen die Aufnahmen auf der neuesten Zusammenstellung All Is Well, die dieses Jahr auf Slow Boy auf Vinyl rausgekommen ist. Darauf befinden sich, wie auf der When the Past Arrives Compilation auf Drag City und Yoga Records, Aufnahmen aus der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Album. Wir hören jetzt Magic in the Dark. It's Cozy Inside heißt das zweite reguläre Studioalbum von Wu. Es kam 1989 raus auf Independent Project Records, ein weiteres kurzlebiges Eigenlabel der Gebrüder Ives. Yoga Records und Drag City Records haben das Album 2012 wiederveröffentlicht. Es war auch das Reissue, durch das ich Wu entdeckt habe. Wir hörten jetzt gerade das Stück Into. Weil sie die Aufnahmen zu Hause machten und die Nachbarin unten drunter öfters mit dem Besenstiel an die Decke hämmerte wegen des Lärms, gewöhnten sich die Wu Brothers an, zu subtileren Mitteln zu greifen. Aus Trommeln wurden Triangel, die Klarinette wurde sehr leicht und luftig gespielt, Gitarren wurden gezupft anstatt geschrammelt. Und der genervten Nachbarin verdanken wir also auch teilweise die schöne Wu-Musik. Wir hören jetzt ein weiteres Stück vom Album It's Cozy Inside und es heißt Overheard. Thank you. So wie die singende Säge des Onkels von Mark und Clive Ives machte. Woo, so heißt die Band, um die es in diesem Special heute in der Abendlandung geht. Woo sind eine für längere Zeit fast ungemerkt gebliebene Zwei-Mann-Band aus dem Süden Londons, die seit den frühen 80ern außerirdisch schöne Musik machen. Seit ein paar Jahren aber endlich etwas bekannter geworden sind durch diverse Reissues und Compilations. Wir sind jetzt im Jahr 1991 angekommen, dem Jahr, in dem das vierte Album von Woo, A La Luna, das Licht der Welt erblickt hat. A La Luna ist das letzte der eher songorientierteren Alben von Woo, wenn man das so sagen kann, bevor sie sich mehr in die Ambient- und New Age-Richtung bewegt haben. Es ist auch, wie ich vorhin sagte, eines meiner Lieblingsalben von Woo. Wir hören jetzt verschiedene Songs davon. Erstmal Nazca Lines und Ready for the Moon Trip. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen hier in den Tracks zu weit nach vorne bin ich gegangen. Ja, wir hörten nämlich was anderes jetzt gerade. Für viele ist das beste Album von Woo Into the Heart of Love, von dem wir vorhin das Titelstück gehört haben. Das Album steckt voller guter Laune, voller Hoffnung, Frieden, Optimismus. Und wenn ich mein Lieblings-Woo-Album nennen sollte, dann käme ich in Verlegenheit, weil es deren einige gibt, aber die drei Favoriten im Moment sind Into the Heart of Love, A La Luna, das ich jetzt gerade vorhin schon angekündigt hatte, und Xylophonics. 1990 kam Into the Heart of Love raus, eigentlich nur als Kassette auf The Sunshine Series. 2014 wurde es aber glücklicherweise wieder veröffentlicht von Chuggy Leith auf seinem Emotional Rescue Label. Und wir hören jetzt noch ein weiteres Stück davon, also The Heart Sleeps und nicht Nazca Lines und Ready for the Moon Trip, wie ich angekündigt hatte vorhin, die kommen nämlich jetzt gleich. Erstmal The Heart Sleeps. Thank you. Glip Glop war das von When the Past Arrives, einem Compilation-Album, was auf Drag City und Yoga Records 2014 erschienen ist. Aufgenommen wurde das Stück 1990. Ihr seid hier bei der Abendlandung. Heute gibt es ein Special zur englischen Band Woo. Die Band war lange Zeit ungemerkt geblieben. Sie kommt aus dem Süden Londons. Und sind in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10 Jahren, durch diverse Reissues und Compilations etwas bekannter geworden. Wir sind jetzt dann tatsächlich im Jahr 1991 angekommen, dem Jahr, in dem das 4. Album von Woo, A La Luna, herausgekommen ist. A La Luna ist das letzte der eher songorientierten Alben von Woo. Und danach ging es dann in eine Ambient- und New Age-Richtung. Es ist ein sehr, sehr schönes Album und wir hören jetzt verschiedene Songs von diesem Album. Erstmal Nazca Lines und Ready for the Moon Trip. Thank you. Ready for the Moon Trip hören wir jetzt noch das Ende von Wu und ihrem 1991er Album A La Luna, das 2017 auf Emotional Rescue wieder veröffentlicht wurde. Und weil es ein so tolles Album ist, hören wir jetzt noch zwei weitere Stücke davon, Innocenti und Sad Hearts. Wir hörten Sad Hearts von dem Album A La Luna in diesem Who-Special. Nach den ersten vier Alben Whichever Way You Are Going Wrong, It's Cozy Inside, Into the Heart of Love und A La Luna ging es für Who in eine andere Richtung. Mark Ives hatte sich schon länger mit spirituellen Fragen beschäftigt, hat sich zum Beispiel mit der Esoterik Elena Blavatskys und mit William Blake auseinandergesetzt. Etwas später öffnete das auch die Augen seines Bruders Clive für die New Age-Bewegung, insbesondere für Yoga und geistiges Heilen, Spiritual Healing auf Englisch. Diese Einflüsse fanden auch Eingang in die Musik der Brüder, insbesondere nachdem Clive begann, Shiatsu zu praktizieren, für das er dann anfing, die passende Musik zu machen. Background-Klänge für Meditation und Yoga. Eines der Alben aus dieser Zeit von 1995 ist das selbst released Tape Forever Healing, von dem wir jetzt zuerst Forever Healing 2 und dann Forever Healing 7 hören. Thank you. Forever Healing 7 von dem gleichnamigen Album Forever Healing, das 1995 als Kassette veröffentlicht wurde und seit 2018 auch auf Bandcamp als Download bereitsteht. Musik zum Meditieren und zur Yoga-Praxis von Wu, dem Musikprojekt der Brüder Mark und Clive Ives, um die es in dieser Sendung geht. Ebenfalls in den 90ern produziert wurden die Stücke des Digital-Only-Albums Xylophonics, das neben Into the Heart of Love und A la Luna mein Lieblingsalbum von Wu ist. Die Musik ist, klingt sehr nach Wu, aber ist repetitiver als die Sachen vorher. Ein bisschen krautiger vielleicht, postpunkiger und ja, Steve Reich hört man auch gut raus. Wir hören von Xylophonics drei Stücke, Peak Harmonics, Memory Oscillator und Xylophonics. Ihr seid bei der Abendlandung im Cashmere Radio heute mit einem Special über die Gebrüder Mark und Clive Ives, a.k.a. Woo, die seit den späten 70ern eine Mixtur aus psychedelischem Folk, Jazz, Ambient und New Age machen, den unverkennbaren Woo-Sound. Wir hörten gerade hintereinander drei Stücke vom Album Xylophonics mit Aufnahmen aus den 90ern. Woo haben in den vergangenen Jahren nicht nur Reissues veröffentlicht auf Labels wie Emotional Rescue oder Yoga Records, sondern auch auf ihrer Bandcamp-Seite vieles an bisher unveröffentlichtem Klang zum Download bereitgestellt. Teilweise gegen kleines Geld, teilweise aber auch frei. Schaut euch Woos Seite am besten selbst an. Es gibt dort noch einiges mehr an Ambient, New Age und auch sogar Acid House angehauchtes, dann noch eine Kinderoper und den klassischen Woo-Sound zu entdecken. Die Seite ist woo-music.bandcamp.com. Mein Name ist Jean-Marie Duhr. Ich verabschiede mich jetzt mit der Looking From Above von Woos Album Live from Venus from 1995. Die Sendung gibt es zum Nachhören auf der Seite von Cashmere Radio, cashmereradio.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis in 4 Wochen wieder. Bye, bye.